Oh, habe ich meinen Einsatz verpasst, also wirklich. Dass ich noch so blöd bin. So, ja, herzlich willkommen zum Podcast, beziehungsweise zur Live-Sendung. Und ja, was soll ich sagen? Das war Oleg Okashanako. Ich buchstabiere mal. Oleg. Kachanko. Kachanko. Oh, Fischpullis. Ja, ja, Mikrofon etwas leiser drehen. Ja, wir haben Disney entwickelt neuen Touch-Sensor, Touché. Was mehr als nur eine einfache Berührungssteuerung. Ja, so ist das, so ist das. Also, Disney möchte das entwickeln und damit soll irgendwie das Steuern von Konsolen, Computern oder sonstiges durch Hand oder ähnlichem geschehen. Artikel in der Shownote. Also ich weiß nicht, was das ist. Ist auf jeden Fall ein Prototyp. Habe ich gerade bei SmartDroid kurz eben bei Twitter gefunden. Weiter geht's in den News mit den Software-Hits, die Chip diesen Monat für Mai gekürt hat. Unter anderem FreeStudio. Das ist ein Software, die viele, viele, viele Programme zusammenführt zu einem, das es ermöglicht zu konvertieren und so weiter und so fort. Dann IBM Lotus Symphony, ein Office-Paket. Wahrscheinlich kommt bald ein Testergebnis. Guck mal eben, ob es kostenpflichtig oder kostenlos ist. Es ist eine Freeware. Also auf jeden Fall wird es getestet. Darauf könnt ihr schon mal einstellen. Inkscape, mag ich nicht. Soll eigentlich eine Bildbearbeitungssoftware sein, aber mir persönlich gefällt sie gar nicht. Rama Radio, zum Hören und Aufzeichnen von Radios. Notepad++, ganz klar. Pidgin, auch. UFW ist ein auf GIMP basierender Gratis-Bildbearbeiter für Fotos im RAW-Format. Im Gepäck ist eine breite Palette in Farbmanagement. OpenPorch ist ein Projekteabläufer mit Gantt-Charts-Übersicht. Wipe-File nutzen Sie, um sensible Daten sicher und unwiederherstellbar zu löschen. Create-Synchronicity. Halten Sie Ihre Daten stets aktuell mit Create-Synchronicity. Können Sie die Ordner an zwei verschiedene Ordner synchronisieren und somit, aha, Synchronisierungsprogramm. FontView auch. Digifoto, Bildbearbeitungssoftware. CDRTFE. Open Source Tool, Benutzerinterface für die CDR Tools. DJ Software. Werden wir wahrscheinlich auch nochmal rauskramen und in die Shownotes packen. Haben wir ein Vorstellungsvideo zu gemacht. Collector. Erstmal gucken. Ja, ich streame noch. Greenshot, kenne ich nicht. Dann System Rescue CD, ganz klar. Das ultimative Programm, um die Rescue CD zu nutzen. Zotero. Instant Photo Color. Samsung Parental Control, ja, Elternkontrolle, Mind Raider, Castcore, Describe, Denoise My Image, Gladinet, F-Lux, ja, Nitro, Amarok, Free Opener, DVD Disaster, Seagull, Free AC, Bitbox, XNView. Ach, jetzt kommen schon die nächsten Monate. Ich bin viel zu weit. Ja, IBM Lotus Symphony. Disney entwickelt haben wir schon. Twitter hat was Neues. Nein. Gut, dann weiter geht's mit Old Slash und Musifiel. Übrigens, eine Interpretenvorstellung haben wir davon schon gemacht. Bis gleich. Ciao. Jeden Morgen wache ich zusammen mit ihr auf. Ja, ihr kennt das sicherlich, ha, dann ist man gleich gut drauf. Mann, ich bin total verliebt und das schon sehr, sehr lang. Bin so froh, dass es sie gibt und verspüre oft den Drang, mich ihr einfach hinzugeben. Ohne sie könnte ich nicht leben. Betrüge mit ihr meine Freundin, gut, dass dies meist akzeptiert. Finde sie heiß, seit ich 9 bin, man sagt wohl, wohl temperiert. Sie braucht weder Schminke noch Kopfschmuck, wenn ich's will, dann ist sie still. Und sie kommt sofort auf Knopfdruck, wann immer ich es will. Ja, ich wär zwar nicht allein, ohne sie, doch ohne sie könnt ich nicht sein. Manchmal, da ist sie laut und hart, nur kurz später wieder einfühlsam, vertraut und zart. Ich brauche sie so sehr, habe das Gefühl, ich bin musifil. Es kommt gut bei ihr, wenn man gute Fingersätze nimmt. Manchmal klingt sie böse, dann ist sie bestimmt schlecht gestimmt. Ich mag ihre BV-Zeichen, sag ich jetzt mal ungeniert. Aber 2 sollten dann reichen, sonst wird es zu kompliziert. Meine Lieblingsstellung ist voll toll, und zwar 2. Umkehrung in Moll. Manchmal, da ist sie laut und hart, nur kurz später wieder einfühlsam, vertraut und zart. Deshalb lieb ich sie mal wild und mal subtil. Ich bin musifil. Äußerst schizophren, und ich kann mich nicht mit jeder gut verstehen. Manchmal, da ist sie laut und hart, nur kurz später wieder einfühlsam, vertraut und zart. Ich weiß, dass ich nie genug von ihr krieg, das ist meine große Liebe. Das ist meine große Liebe. Das ist meine große Liebe. Das ist meine große Liebe zur Musik. Ja, da bin ich auch gleich wieder mit neuen News, und zwar dem Apple TV Fernseher mit Siri angeblich fertig. Ja, das hat die Chip rausgebracht, alles wie immer in die Shownotes. Diesmal packe ich das auch wirklich in die Shownotes, weil bei der letzten Sendung, da hatte ich die leider nicht mehr. Ist ja auch so. Größter Apple Fernseher mit 60 Zoll Bilddiagonale. Ich weiß nicht. Soll AirPlay und FaceTime haben, Siri klar. Okay, lassen wir uns überraschen. Nächstes, Dell. Linux Ultrabook als Entwicklertraum geplant. Dell will sein Ultrabook XPS 13 nicht an mehr, sondern weniger Leute verkaufen. In einem halbjährigen Projekt wird mit Linux und einer Fülle vorinstallierter Entwicklerwerkzeuge das wohl erste Notebook konstruiert, das sich nur an eine Berufsgruppe richtet, die Developer. Okay. Dell hat also vor, über Linux Entwickler auf Dells Seite zu schlagen. Okay, bleiben wir skeptisch. Akte AD. Deutschland bleibt beim Nein. Das freut mich. Ich lese mal die Kurzmeldung vor. Ihr könnt natürlich die komplette Meldung lesen. Es bleibt dabei. Deutschland wird das ACTA-Abkommen nicht unterzeichnen. Aber nicht allen reicht die Begründung der Bundesregierung. Twitter hat was Neues? Nein. Die parlamentarische Staatssekretär, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Max Stadler FDP sagte vor dem Petitionsausschuss, seit Anfang des Jahres sei absehbar gewesen, dass das Europäische Parlament das Abkommen nicht ratifizieren werde. Deshalb müsse auch die Bundesregierung nicht tätig werden. Die zuständige EU-Kommissarin Nelly Kreos hatte vergangene Woche auf der Internetkonferenz Republika angedeutet, dass umstrittene Antipiraterieabkommen nicht weiter unterstützen und zum Abschluss bringen zu wollen. Davon hängt aber ab, ob Deutschland sich weiter mit einer der Ratifizierung beschäftigen muss. Ja, so, Tools für die... gucken wir uns auch gleich mal an. Pro ACTA, ARD und ZDF wollen schnelle Umsetzung. Zum Himmel mit euch, ey. Weg damit. Nächste News. Tools für den, für alle Fälle, für den beruflichen Zweig. Unter anderem kommt da im Einsatz Hootsuite, ist ein Social Media Management System. Gucken wir uns auch mal an. TweetDeck, ganz klar. Und NetFibes, kenne ich nicht, will ich auch nicht zeigen. Dann Hootsuite. Okay. Seismic basiert auf der gleichen Engine und ist sogar kostenlos. Google bekommt erste Lizenz für autonome Autos. Jetzt hier bei Golem. Übrigens, der Video Day wäre eigentlich, ist gestern Abend freigeschaltet worden zum Kaufen, beziehungsweise zum Mitmachen. Also wer mitmachen will, kann mitmachen. Aber das bleibt euch überlassen. Die Verkehrsbehörde im US-Bundesstaat Nevada hat die erste Lizenz für den Testbetrieb autonomer Autos ausgestellt. Sie erlaubt es Google, mit 8 Roboterautos durch Nevada zu fahren. Roboterautos erhalten ein besonderes Nummernschild. Okay. Ich bleib skeptisch. Wasser wabert im Weltall. Das halten wir uns weiter vor. Canonical. Ubuntu für mobile Geräte geplant. Aha. In einer Keynote hatte Canonical Metzen Mark Shuttleworth bestätigt, dass es eine Ubuntu-Variante für Smartphones geben wird. Ein erster Veröffentlichungstermin von Ubuntu TV soll demnächst verkündet werden. Auch da bleibe ich skeptisch. Aber ihr hört euch mal noch ein Lied an, nämlich Tenpenny Joke Across the Ocean. Und ich höre und lese mir mal das Musikstück durch. Vielleicht kommt danach auch noch Fass mit 03 Drowned. Beziehungsweise mit Drowned. Lasst euch überraschen. spread her wings across the ocean and flew to me with such devotion. You got no voice, and there's no relief from your drug of choice. And you really feel like you screwed it up, but it's no big deal. You unlock my mind, and you're all that I need. What can I say? You unlock my heart, I wouldn't have it any other way. You touch Und da bin ich wieder, live aus dem Emsland. Wasser wabert im Weltall, ja. Ein Astronaut, Donald Pettit, auf der ISS, International Space Station, hat auf einem Notebook Lautsprecher Wassertropfen drauf gepackt und diesen Lautsprecher an seinen Laptop angeschlossen. Und dann Musik erzeugt, beziehungsweise gemacht. Und dann ist das Wasser umhergesprungen und viel geiles Zeug dabei rausgekommen. Lest es euch selber durch, vibrierende Tropfen. Spaß mit Wasser ohne Schwerkraft, ja. Also, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert, was man da so alles rauskriegen kann. Boah, müsst euch angucken. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Podcast. Viel Spaß mit Fass und 03 Drowned, beziehungsweise Drowned, habe ich wahrscheinlich falsch betitelt. Und dann werde ich mal gleich wahrscheinlich die Kirmes besuchen und... euch alleine lassen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Sendung. Ich werde für nächste Woche keine Sendung machen, weil ich dann Bitcoin viel zu tun habe mit Abschlussarbeiten und so weiter. Ich mache zwar noch die 10., aber trotzdem wertet man das als 80% der kompletten Endnote für die 9. Klasse. Ja, und deshalb kommt auch keine Sendung. Ich werde für Edward zwar noch das raushauen, vermute ich, aber dann tschüss. Fass mit Drowned.